WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder tiefe Nacht und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute nach unserer Horrornacht gestern. Heute freie Themennacht. Also, ihr könnt euch gerne melden zu jedem Thema. 0800 220 50 50 oder mailt uns bitte domian@wdr.de und nicht zu lang schreiben und auf jeden Fall eure Telefonnummer nicht vergessen reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht ist Samantha. Ich bin. Du bist 33. Guten Morgen, Samantha. Hallo. Guten Morgen, Domian. Heißt du wirklich Samantha? Ja. Das ist ja lustig. Warum? Ja, aber es ist irgendwie so ein... Ich habe natürlich die Assoziation Samantha, hörst du nicht zum ersten Mal, Samantha Fox. Okay. Aber das heißt ja nichts. So, über was reden wir beide? Ja, also ich bräuchte mal einen Rat. Mhm. Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Nach wie vielen Jahren? Nach 9 Jahren. Ja. Habt ihr Kinder? Ein Sohn, ja. Okay. Und meine Mutter hat auch einen Mann, der sich von ihr getrennt hat. Mhm. Und da fahre ich morgen hin. Und ich mochte diesen Mann schon immer. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich gehe davon aus, dass dieser Mann wesentlich älter ist als du. Ja. Wie alt ist der Mann? Ich glaube ungefähr 56, 58. Na ja, okay. Mhm. Du mochtest ihn schon immer. Mhm. Da ist aber nie irgendetwas passiert. Nein, gar nichts. Nur meine Mutter ist eben gerade in der Klinik, die ist nicht da. Ja. Und ja, wie gesagt, ich fahre da eben morgen hin, weil ich habe gesagt, ich helfe beim Umzug. Wie lange sind die denn jetzt getrennt schon? Ja, nee, auch erst gerade frisch, so wie ich eben mit meinem Mann auch. Und wer hat sich da von wem getrennt? Bei denen? Also er. Er hat sich von deiner Mutter getrennt. Das heißt, deine Mutter ist in einem großen Liebesschmerz. Ich weiß es nicht. Ob sie ein Liebesschmerz ist. Also ich glaube, das ist sowieso bei denen nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Das heißt, hast du nicht so einen nahen Draht zu deiner Mutter, dass ihr darüber gesprochen habt? Wir hatten jetzt so fast 3 Jahre überhaupt keinen Kontakt gehabt, weil sie Alkoholikerin ist und immer wieder in der Klinik ist. Ah, verstehe. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was ich morgen machen soll. Wie lange waren die denn zusammen? Also die waren früher schon mal zusammen, ich glaube ungefähr vor 20 Jahren oder so. Mhm. Und sind dann jetzt 7 Jahre. War der Alkoholismus oder ist der Alkoholismus auch ein Grund, dass sich der Mann von deiner Mutter getrennt hat? Mhm. Ja, das ist das. So gut, in den letzten Jahren hattet ihr nicht viel Kontakt. Wie war denn so früher das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Und ich bin ja, wie gesagt, auch eben damit aufgewachsen. Also ich kann ihn natürlich eben auch sehr gut verstehen, ne? Ja. Das heißt, deine Mutter war immer schon Alkoholikerin, solange du dich zurückerinnern kannst. Ja. Ja. Was glaubst du denn, was dieser Mann über dich denkt und was der für dich empfindet? Also wir telefonieren ja jetzt schon jeden Tag und der ist ja auch so nett zu mir. Na gut, das heißt ja noch nichts. Ja. Nett sind wir alle oft. Und ja, aber ich mag natürlich auch nicht so gern am Telefon reden. Also ich bin eher so ein Mensch, wenn, dann rede ich auch gerne persönlich mit jemandem. Mhm. Also ganz im Klartext gesagt, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann verliebst du dich in den und gehst einen Schritt weiter an ihn ran. Mhm. Mhm. Das ist das Problem. Und normalerweise ist eigentlich für mich, also ich bin eigentlich so ein Mensch, wo ich sage, von einer Freundin oder Familie, wie auch immer, und selbst wenn es ein Ex-Mann ist, ist es für mich normalerweise tabu. Mhm. Wo ich sage, also das wird für mich gar nicht in Frage kommen. Mhm. Das Problem ist, mein Verstand sagt nein, mein Herz sagt ja. Jetzt hatte ich gehofft, du gibst mir einen Rat. Ja, wir müssen ein bisschen reden darüber. Ich will jetzt erstmal rauskriegen, wie stark dein Herz involviert ist. Ob das so eine, ja, so eine Sympathie ist oder vielleicht eine gewisse Schwärmerei oder. Nee, also als ich den damals das erste Mal gesehen habe, da habe ich den schon gefragt, ob der einen Bruder hat. Mhm. Ja gut, da war das erste Sehen, das bezog sich ja vielleicht auf das Äußere. Nee, gar nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ja gut, beim ersten Mal lernst du ja noch keinen Menschen wirklich kennen. Nee, aber es ist ja die ganze Person. Das ist das ja, wie er spricht, wie er redet. Mhm. Was glaubst du, du hast jetzt lange keinen Kontakt mit deiner Mutter gehabt. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass das auch daran lag, weil sie so viel getrunken hat? Ja, genau. Das war der Hauptgrund, ne? Ja, genau. Hast du mit ihr Auseinandersetzungen wegen der Trinkerei gehabt auch? Ach ja, wie oft schon. Wie oft und schon? Alles. Und, aber sie ist immer eine Person, sie möchte aufhören und dann schafft sie das wieder nicht. Dann geht sie wieder in die Klinik zum Entzug und es geht seit Jahren so. Und die wird es eh nicht schaffen. Was glaubst du, wie deine Mutter reagieren würde? Wir spielen mal den Fall durch, wenn... Oh Gott, das wäre die Hölle. Wenn die das wüsste, das wäre die Hölle. Mhm. Die darf das gar nicht wissen. Das heißt, sie wäre nicht so abgeklärt und würde sagen, okay, ich bin von dem getrennt. Dann... Nee. Samantha. Also sie hatte damals schon so... als sie getrunken hat, war schon mal so eine Phase, nur weil ich mal gesagt habe, ich höre gerne, wie er spricht. Das heißt ja noch gar nichts. Also da war schon für sie so tabu und war schon eifersüchtig. Mhm. Hast du dich denn während der Zeit, während du mit deinem Partner zusammen warst, dabei ertappt, dass du ihn, diesen Mann, auch immer wieder nett oder attraktiv oder anziehend fandest? Als wir Kontakt hatten, ja. Das ist eine heikle Frage. Das ist eine extrem heikle Frage. Ja, das ist ganz schwer. Ja, ich finde, wenn das auf der Ebene dieser Schwärmerei stattfindet, des Tollfindens, ich finde, da kann man sich zurücknehmen und sagen, das ist tabu, so wie du es gerade gesagt hast, das ist Familie, ich tue meiner Mutter sehr, sehr Schlimmes damit an, wenn ich mich jetzt auf ihren Mann konzentriere. Natürlich wäre es eine ganz andere Geschichte, wenn jetzt da die Liebe einschlägt bei euch beiden. Dagegen kann man sich nicht wehren. Da hilft auch gar keine Ratio. Das wäre ein anderes Ding. Und ich bin gerade so ein bisschen vorsichtig in der Formulierung, weil ich nicht genau weiß, was das da ist zwischen dir und dem. Zumal du überhaupt gar nicht weißt, was bei ihm los ist. Es kann ja sein, dass der überhaupt nicht an dir diesbezüglich interessiert ist. Kann ja sein. Du fährst aber hin, nicht um ihn näher kennenzulernen, sondern um zu helfen, wie du gerade sagtest. Na klar, weil ich bin sowieso ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und ich finde das einfach schade, sie ist nicht da, die ziehen jetzt um. Er muss alles alleine machen. Okay. Und ich habe meine Hilfe angeboten und... Ich verstehe. Wir spielen mal eben durch. Du legst dir jetzt auf, das ist der Ex-Mann meiner Frau, davon lasse ich die Hände. Was löst das in dir aus? Das ist natürlich Enttäuschung für mich dann. Ne? Also für mich ist das, ja, wo ich sage, das ist eigentlich ein Mann, den würde ich gerne nehmen und ich kann ihn eigentlich gar nicht nehmen. Ne? Und ich würde natürlich gar nicht darüber nachdenken. Ich würde ihn, muss ich ehrlich sagen, sofort nehmen. Wenn das so wäre, wäre das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter zerstört? Wahrscheinlich, ja. Würdest du das in Kauf nehmen wollen? Ich glaube schon, ja. Würde ich, ja. Ich glaube, ja. Ich habe ja sowieso die 2,5 Jahre oder fast 3 Jahre jetzt keinen Kontakt gehabt. Und sie ist ja auch nur mal eine sehr anstrengende Person. Also auch selbst wenn sie nüchtern ist, sie sehr, sehr anstrengend. Geh doch mal folgendermaßen vor. Du fährst morgen dahin, das ist ja nur vereinbart. Und du guckst dir einfach mal so die Situation an, wirst aber von dir aus nicht initiativ. Und guckst einfach mal, wie er sich verhält. Okay. Ob es von ihm irgendein Signal gibt, einen Schritt oder irgendetwas. Und dann kann man immer noch weiter entscheiden, wie du dich dann verhältst. Ich habe so ein wenig das Gefühl, oder was heißt ein wenig das Gefühl, dass das sehr stark schon in dir verankert ist, diese Sehnsucht nach dem Mann. Ja, also ich darf natürlich keinen Kontakt zu denen haben, dann geht das, ne? Das ist jetzt ein Spiel morgen mit dem Feuer. Ja. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Fahr hin, guck es dir an, was er macht. Mhm. Ich bin sehr vorsichtig, gerade was ich sage. Da ich ja eigentlich immer schon ein Verfechter der Linie bin, wenn es sich wirklich um Liebe handelt, muss man es trotz aller Probleme machen. Sollte man es machen. Okay. Man wird sich auch kaum wehren können dagegen. Mhm. Dann geh den Weg. Aber geh ihn jetzt nicht initiativ, sondern schau mal, was da kommt. Okay. Das kann man auch ganz anders sehen. Jemand anders könnte jetzt auch zu dir sagen, Mensch, bist du wahnsinnig? Lass mal die Finger von dem Ex-Mann deiner Mutter. Ja, so würde ich das natürlich auch eher sehen, ne? Weil für mich ist das normalerweise Tabu, ne? Ja, natürlich, aber da sind zwei Seelen in deiner Brust, ne? Ja, das ist eben mein Problem. Dann kommt auch noch hinzu, dass ihr nicht die allerbesten Freundinnen seid, deine Mutter und du, dass deine Mutter dir auch das Leben sehr schwer gemacht hat. Ihr keinen Kontakt hattet, das muss man auch alles berücksichtigen. Wenn das jetzt ganz toll alles wäre, dann wäre mein Statement ganz klar. Dann würde ich sagen, das lässt du mal schön bleiben. In diesem Fall bin ich schon eher hin und her gerissen zumindest. Mhm. Ja gut, da würde ich natürlich sowieso, dann wäre das für mich auch keine Frage. Mhm. Lass es mal auf dich zukommen. Guck mal, was morgen passiert. Mhm. Okay. Und dann lass mal das Herz entscheiden. Mhm. In der Regel entscheidet das Herz richtig. Mhm. Ja? Ja, gut. Samantha, in diesem Sinne. Ja, dann bedanke ich mich. Alles Gute und viel Glück, wie immer es ausgehen mag. Alles Vielen Gute. Dank. Sehr gerne. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, ich muss euch mal zwischendurch was fragen. Das geht jetzt an die Twitter-Leute. Und zwar bemerken wir, dass auf der Domian-Timeline es einen Hashtag Domian gibt. Wenn man da draufklickt, dann kommt man irgendwie nach Indonesien oder irgendwo nach Asien und man bekommt Kochrezepte serviert oder man kommt in irgendeine Kochsendung, Kochshow rein. Und meine Frage ist jetzt, oder unsere Frage ist jetzt, wisst ihr, was das ist und was es damit auf sich hat, welche Bedeutung dieser Hashtag Domian hat, der dann weit nach Indonesien geht oder weit zumindest nach Asien. Also wir würden uns über Infos sehr freuen, weil das ein bisschen kurios ist, das da immer wieder zu sehen und zu finden. So, wir machen weiter mit Mona. Mona ist 49. Guten Morgen, Mona. Ja, hallo, guten Abend, Domian. Guten Morgen, Mona. Ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Ich möchte gerne mit dir über eine Krankheit sprechen, die ich schon seit längerem habe, die relativ unerforscht ist und hoffe, da vielleicht über Zuschauer einen Tipp zu bekommen. Mhm. Die Krankheit heißt Acne Inversa. Wobei das ja eine bekannte Erkrankung ist. Ja, bekannt ja, aber keiner weiß, wie sie zu behandeln ist. Mhm. Das ist das Problem. Du hast die Erkrankung seit mehreren Jahren schon? Ach, schon seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Vor zwei Jahren wurde durch einen Dermatologen endlich die Diagnose bestätigt, Acne Inversa. Wie zeigt sich diese Erkrankung bei dir? Bei mir zeigt sie sich schlimmerweise auch noch im Schambereich. Mhm. Genitalbereich? Mhm, mhm. Genau. Ist auch sehr schmerzhaft. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das Geschwüre? Sind das Eitergeschwüre? Genau, ja. Also anfangs dachte man immer, das sind Abszesse, das ist ein Furunkel. Also keiner wusste so richtig, was das ist. Ich hatte mehrere OPs, wo das aufgeschnitten wurde, was im Nachhinein alles falsch war, was mir dann erst jetzt im letzten Jahr bestätigt wurde. Also ganz schrecklich. Ich bin auch völlig vernarbt. Also du hast es nicht nur im Genitalbereich, sondern im ganzen Körper? Nee, vorrangig Genitalbereich. Vorrangig, das tritt auch oft unter den Achseln auf, also immer da, wo auch Reibung und wo man schwitzt. Mhm. Wie oft bist du schon operiert worden in diesen Bereichen? Insgesamt 5-mal. Ja. Wobei ich sagen muss, 4-mal eigentlich falsch. Was heißt falsch? Weil da die Krankheit noch gar nicht bestätigt war. Mhm. Ich wurde dann dieses Jahr im Januar erstmalig in einem Krankenhaus operiert, die diese Krankheit kennen. Mhm. Die haben mir zwei unterschiedliche OPs vorgeschlagen. Ich sag mal, die kleinere oder ja etwas harmlosere. Mhm. OP, die ich habe machen lassen dieses Jahr im Januar. Das ist ein sogenanntes Lipofilling. Ja, was macht man da genau? Mir wurde aus dem Bauchbereich Fett entzogen und im Genitalbereich wieder eingespritzt, mhm. dass von innen sich diese Haut wieder aufdehnt. Es ist ja alles vernarbt. Aber wenn da solche Vereiterungen sind, solche Furunkel sind, mhm. wie groß sind die eigentlich ungefähr? Unterschiedlich, also ja, eine doppelte Erbsengröße. Mhm. Okay, wenn so etwas dann vorliegt, muss das denn nicht doch auch erst aufgemacht werden, damit der Eiter rausfließt? Nein. Also da gibt's auch wieder unterschiedliche Formen, habe ich jetzt gelernt durch diese Klinik, in der ich im Januar war. Mhm. Das eine muss geöffnet werden, das andere darf auf gar keinen Fall geöffnet werden. Aha, aha. Aber da streiten sich nun auch die Götter. Mhm. Denn ich wollte jetzt eben von dieser Fachklinik mal wissen, woher das überhaupt kommt. Und mhm. das ist eben das ganze Unerforschte. Die einen sagen, das ist eine psychische Geschichte. Mhm. Diese Klinik in Frankfurt, in der ich war, die tippen darauf, es könnte etwas mit Rauchen zu tun haben. Bist du Raucherin? Ja, mhm. weil überwiegend die Fälle, die sie haben, sind Raucher. Aber mhm. es ist nicht bestätigt. Aber da würde ich an deiner Stelle sofort aufhören. Ja, das sagst du so einfach. Ja, ich also ich war sehr starke Raucherin. Ja. Ich habe dann seitdem von 60 Zigaretten am Tag mhm. reduziert auf 15. Mhm. Hat überhaupt nichts gebracht. Dann die andere Alternative war, die mir genannt wurde, es könnte auch dadurch kommen, Trinken aus Plastikflaschen. Ach. Also, aber noch mal aber alle tappen im Dunkeln. Jeder sagt, es ist nicht bestätigt. Es sind nur Annahmen. Nochmal zum Rauchen. Wahrscheinlich so schnell funktioniert es auch nicht. Und vielleicht funktioniert es auch nur, wenn man es wirklich gänzlich aufhört und vielleicht reagiert der Körper dann erst, weiß ich jetzt, nach einem Jahr oder so. Keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Ja gut, dann habe ich mit Heilpraktikern gesprochen. Die sagt, ja, das kriegen Sie weg, machen Sie eine Leber und eine Darmsanierung. Mhm. Also jeder sagt dir was anderes mhm. und keiner kann dir sagen, woher es kommt. Also es gibt sogar die Überlegung, dass es aus Plastikflaschen kommt. Mhm. Genau. Ja. Der andere sagt, das ist eine rein psychische Angelegenheit. Also es sagt dir jeder was anderes. Ja, nochmal zu dieser Operationsmethode. Wird dann Fett wird dann eingespritzt, dort. Es wird erst entzogen. Entzogen und dann unter. Und dann eingespritzt. Mhm. Das war aber auch erfolglos. Das war auch erfolglos. Mhm. Du sagst es gerade, bei manchen Furunkeln dürfte man gar nicht schneiden. Ja. Was passiert denn, wenn man schneidet? Ja, das kann sich ganz, ganz tief entzünden, dass sich dann anderweitig Fistelgänge bilden und das kann richtig gefährlich werden. Und ist das bei dir auch schon passiert? Nee, angeblich nicht, haben die mir jetzt im Januar im Krankenhaus mhm. gesagt. Aber da es sich ja immer mehr verschlimmert, mhm. anstatt Stillstand oder Verbesserung. So merkst du, dass du, je älter du wirst, desto schlimmer wird es. Es wird immer schlimmer. Wie geht man damit um oder wie bist du damit umgegangen, als Frau im Intimbereich so eine schwere und auch unangenehme Erkrankung zu haben? Wie hast du in all den Jahren deine Sexualität gelebt? Ja, also für mich ist es erstmal der Horror. Es war etwas einfacher für mich, als ich eine jahrelange Lebensgemeinschaft hatte, die über 10 Jahre ging, mhm. weil es anfangs, als wir uns damals kennengelernt hatten, nicht so ausgeprägt war. Mhm. Also ich sag mal, diese Beziehung ist mit der Krankheit zusammengewachsen. Mhm. Also mein Lebensgefährte damals, er wusste es und da hatte ich auch das Vertrauen, da konnte ich mich auch fallen lassen, mhm. weil er mich damit eigentlich begleitet hat. Mhm. Nur ich bin nun seit über 7 Jahren Single mhm. und jetzt sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Natürlich. Weil ich müsste mich jetzt einem wildfremden mhm. Mann anvertrauen mhm. und da ist jetzt die Hemmschwelle extrem groß, zumal sie auch immer schlimmer wird. Diese Furunkelvorfälle sind zu sehen überall außen. Also in der Scheide innen drin oder am Rand der Scheide nicht. Nee, aber ich merke, es tendiert dahin. Mhm. Das heißt, irgendwie tut es doch dann auch beim Geschlechtsverkehr wahrscheinlich weh, wenn man richtig, da dran kommt. Gerade wenn es stark entzündet ist, geht es mhm. gar nicht. Mhm. Also da ist ja auch Reibung und ja. das tut ja alles. Also ich kann alleine mir vorstellen. Eine normale Hose zu tragen am Tag. Das ist schon sehr schmerzhaft. Ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man alles andere als überhaupt Lust auf Sex hat. Richtig. Wenn man ständig mit so etwas kommt. Ich traue mich ja auch gar nicht mehr in die Sauna oder irgendwas. Ja, ja. Ist es auch im Am- und im Analbereich? Auch da zieht es inzwischen hin. Das heißt, du hast Angst, dass es noch weiter wird und vielleicht sogar noch weiter einzieht. Richtig. Und sich noch mehr verkompliziert. Und keiner kann einem helfen. Und du beschäftigst dich so viele Jahrzehnte mit der Krankheit. Mhm. Ich glaube, dass viele Menschen darunter leiden, aber ich wusste jetzt nicht, dass alle so sehr im Dunkeln tappen und niemand wirklich weiß, woher es kommt und was man machen mhm. kann. Also wie gesagt, es sagt jeder was anderes. Man steht hilflos da. Mhm. ich habe alles ausprobiert, also ich habe, wo ich alles war, bei Ärzten, Heilpraktikern, ich habe alles durch, auch übers Internet, ich habe alles ausprobiert, was sich mir angeboten hat, mit dem Ergebnis, ich kann im Prinzip zugucken, wie es jeden Tag schlimmer wird. Jetzt haben wir das Problem, wir haben sehr aufmerksame Zuschauer und Zuhörer. Die Leute meinen es gut. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich eine Flut von Tipps kriegen, die du alle schon ausprobiert hast. Wie können wir das jetzt so verengen, den Hilferuf sozusagen, dass wir das finden, was vielleicht du noch nicht ausprobiert hast? Ist schwer. Ist schwer, ja. Wie gesagt, diese operative Eingriff, Lipofilling habe ich durch. Das übliche Prozedere, was man überall im Internet lesen kann, von Salben bis zum Antibiotika, habe ich auch alles durch. Was hast du an Alternativen, vielleicht sagen wir, schließen wir dann so einige Dinge aus. Was hast du schon an alternativen Heilvorschlägen durchgeführt? Ja, das war Leber, Darmsanierungen, Heilcremes, ja, wie gesagt, alles, was man so, wenn man googelt, lesen kann, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Silberwasser, egal was, ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Netz viele Foren gibt von Betroffenen. Hast du dich da mal ein bisschen schlau gemacht? Ja, da habe ich mich auch schon informiert. Also schlussendlich, unterm Strich, schreiben die da drin, es gibt nichts. Wir haben alles durch. Also ich lese das auch von anderen, die sagen, ich habe eine Odyssee hinter mir. Es hat alles nichts gebracht. So, dennoch ist es jetzt ein Versuch, auch hier anzurufen und hier vielleicht auch nochmal einen Aufruf zu starten an die Leute. Und das machen wir natürlich jetzt gerne. Also wer jetzt einen doch eher ungewöhnlichen Ratschlag hat an die Mona. Wir haben ja gehört, dass sie sehr viel schon gemacht hat, also vielleicht nicht so die üblichen Sachen empfehlen. Dann mailt uns doch bitte an domian@wdr.de und natürlich leiten wir das ja gerne an Mona weiter. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendein goldener Tipp dabei. Hast du denn schon mal von irgendjemandem gehört, bei dem das weggegangen ist? Ich habe mit einer Frau telefoniert, von der ich auch die Adresse hatte in Frankfurt von dieser Klinik. Die hatte allerdings diese zweite Operation. Also das ist eine ganz, ganz schwere OP. Also man darf auch wochenlang nicht aus dem Bett, man darf nicht mal Toilettengänge haben, weil das dann wird Haut verpflanzt. Ach so. Die wird aus dem Oberschenkel entnommen und dann eingepflanzt. Und wie das so ist bei Hautverpflanzungen, das braucht Ruhe, das braucht Zeit. Man weiß nicht, ob es angenommen wird. Man kann nicht beide Seiten gleichzeitig machen. Innerhalb von ein paar Monaten geht die Prozedur dann auf der anderen Seite los. Die Ärztin bei mir im Krankenhaus hat mir erstmal davon abgeraten. Die hat gesagt, wenn gar nichts mehr geht, müssen wir diesen großen Eingriff starten. Aber mit dieser Frau, die das hat machen lassen, die sagt, sie hat seitdem Ruhe. Nur mit dem Unterschied nun, durch die ganzen Hautverpflanzungen an dieser Stelle, sie sagt, sie sieht völlig entstellt aus. Ach so. Also optisch anders, aber nicht unbedingt besser. Also sehr schwierig das Problem und sehr verzwickt. So Mona, die Leute haben dir aufmerksam zugehört, da bin ich sicher. Schön. Und die Betroffenen, die eine Idee haben, werden sich bei uns melden unter domian@wdr.de. Okay. Und ich drücke dir sehr die Daumen, dass vielleicht doch ein guter Ratschlag dabei ist und dass dieser Ratschlag dir helfen kann. Wir melden uns bei dir. Ich leg jetzt auf. Du legst auf und wir sammeln das. Meine Redakteurin, die Maike, wird sich morgen oder übermorgen bei dir melden und dann alles rübergeben. Okay. Okay? Prima. Erstmal herzlichen Dank. Alles Gute und wir drücken die Daumen. Dankeschön für dich auch. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist der Frederik, 34. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Frederik. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich bin schon seit langem sehr spielsüchtig, also hauptsächlich an Automaten und habe jetzt auch schon einen ziemlich großen Haufen Schulden aufgebaut. Wie viel? Wie bitte? Wie viel? Also ich bin mittlerweile schon bei 11.000 Euro. Und ja, also ich muss ja auch noch mein Haus abbezahlen und meine Frau weiß eben noch nichts davon. Wie lange insgesamt, so von wirklich den Anfängen bis heute, spielst du? Ja, also angefangen hat es eigentlich im Prinzip mit 18 Jahren. Das war ganz harmlos. Freunde haben mir zum 18. haben wir halt so, also als Teil eines schönen Abends 30 Euro in die Hand gedrückt und haben halt gesagt, du darfst halt einfach mal verspielen in einem Casino. Und dann habe ich mit den 30 Euro tatsächlich 70 Euro gewonnen. Und ja, und ab da habe ich dann immer so bei Feiern habe ich gedacht, ja gut, so aus Spaß verspielst halt mal 10 Euro und wo ich dann Beruf hatte, hat sich das dann immer weiter in den Alltag eingeschlichen. Aber du gehst und jetzt in normale Spielhallen und spielst an den Automaten? Oder wo? Ja, also hauptsächlich spiele ich an den Automaten, aber ja, ich spiele halt immer nicht, eigentlich nicht in den größten Casinos, sondern eher, wo es ein bisschen kleiner zugeht. Ja. Ja. Niemand weiß es. Ja, also meine Frau weiß es nicht, aber es sind zwei beste Freunde, weil von denen musste ich mir schon mehrfach Geld leihen. Achso, das heißt, die Schulden hast du bei diesen Freunden? Bei zwei Freunden. Bei zwei Freunden. Und die wissen und haben aber so weiter noch nichts gesagt. Nein, die haben Gott sei Dank ruhig gehalten, weil meine Frau ist sogar mittlerweile schwanger und ich muss das Haus abbezahlen und ich weiß nicht, ob unsere Beziehung das verkraften wird, wenn sie wüsste, dass ich spielsüchtig bin. Was machst du beruflich? Ich bin LKW-Fahrer. Ja, okay, da verdient man auch nicht so die Millionen im Jahr. Ja, da muss man schauen, dass man bei Kasse bleibt. Ja, wie machst du denn das? Du musst doch dann halt auch was in die Haushaltskasse geben und wie schaffst du das? Ja, also es ist so, dass praktisch das Haushaltskonto nur über mich läuft und praktisch, wenn meine Frau für den Haushalt Haushaltsausgaben hat, dass ich dann im Prinzip das Geld abhebe und dann halt einen gewissen Betrag dann mit nach Hause mitbringe, aber sie hat keinen Zugriff aufs Konto. Wie kommt das, dass sie keinen Zugriff aufs Konto hat? Ja, das hat sich eigentlich so ergeben. Also das Konto lief über mich und dann haben wir geheiratet und wir sind bisher vorher wir sind mittlerweile schon seit 14 Jahren zusammen, also seit ich 20 bin und das hat sich halt dann so ergeben, dass wir das beibehalten haben nach der Heirat. Aber das ist ja schon erstaunlich, dass nach so langer Zeit deine Frau überhaupt gar keinen Verdacht schöpft. Ja, wie gesagt, bis jetzt konnte ich die finanziellen Defizite ja eben durch Leihgaben von den Freunden wieder ausgleichen. Hast du sonst irgendwas, was vielleicht für euch beide bestimmt war, auch schon irgendwie verbraten in Sachen Spielsucht? Ja, da gab es das ist traurig, aber es gab einen ganz brisanten Fall. Da war ich wirklich ganz knapp bei Kasse und ich hatte schnell Geld gebraucht. Und meine Frau ist Masseuse und deshalb nimmt sie ihren Ehering halt meistens nie mit zur Arbeit, weil da wird sie ja Kunden irgendwie nur unnötig wehtun. Und da habe ich den halt im Pfandhaus abgegeben, um dafür Geld zu bekommen. Ach du hast den Ehering versetzt. Ja, ihren. Du hast deinen, hast du noch? Ja, das war halt, wir haben keine gleichen Ehringe, sondern bei ihr war halt ein relativ größerer Edelstein und wirklich ganz schwierig, es war so eine Kurzschlussreaktion und wie viel hast du denn dafür bekommen, für den Ring? Ja, dafür habe ich so 800-900 Euro bekommen. Und was sagt deine Frau, dass der Ring weg ist? Ja, das war schon schwierig. Also sie ist ja Masseuse und deswegen lässt den eigentlich grundsätzlich von der Arbeit daheim. Und dann habe ich den im Pfandhaus abgegeben und dann nach einer Woche konnte ich ihn wieder auslösen, weil ich mich dann so geschämt dafür habe, dass ich ihren Ehering abgegeben habe. Und dann habe ich mir schnell halt eben, wie ich schon gesagt habe, Geld von Freunden geliehen und dann habe ich den wieder ausgelöst. Achso, dann hat sie gedacht, sie hätte den irgendwie verlegt und dann war er plötzlich wieder da. Ah ja, ich verstehe. Ja, bestimmt. Du bist als LKW-Fahrer, ist man ja viel unterwegs und hat auch nicht so viel Zeit. Wenn du dann auch noch regelmäßig in einen Spielsalon gehst, wird deine Frau da nicht misstrauisch nach dem Motto, wo bist du eigentlich immer? Na, also bis jetzt konnte ich das, also ich hab's halt immer so gemacht, dadurch, dass ich europaweit eigentlich immer recht weit unterwegs bin und wirklich 3-4 Tage unterwegs bin, dann ich habe ja auch meine gesetzlichen Pausenzeiten und dann habe ich das halt meistens, wenn ich unterwegs war, bin ich dann halt in irgendein Casino gegangen. Ach so, ich verstehe, wenn du unterwegs bist. Frederik, wie oft hast du schon versucht, oder was hast du, fragen wir so erstmal, was hast du versucht, davon wegzukommen? Oder wie hast du es versucht, davon wegzukommen? Ja, es ist natürlich schwierig, also wo es wirklich ganz schlimm war und nach diesem Tiefpunkt, wo die Schulden am größten waren, wo ich dann wirklich viel Geld von Freunden leihen musste, dann habe ich dann schon gesagt, jetzt ist Schluss. Und wenn man dann finanziell natürlich wieder einigermaßen auf den grünen Zweig kommt und die Schulden immer weniger werden, dann hat sich einfach wieder eingeschlichen, dass ich gedacht habe, naja, gleich hast du es geschafft. Ja, kannst schon mal eine Runde spielen. Das lässt dann einfach nicht mehr los. Mhm. Ich tue mich immer noch schwer, mir das so vorzustellen. Da ist eine Frau, die ist jetzt auch schwanger. Und dann habt ihr ein Haus noch gebaut, sagst du? Ja. So. Und da will ein Haushalt finanziert werden und die Kreditraten müssen abbezahlt werden. Du bist LKW-Fahrer. Ja. Wie schafft man denn das? Du musst ja in einem bestimmten Betrag doch immer frei halten für die Familie, für das Haus. Ja, das ist richtig. Also zum einen natürlich meine Freunde, die leihen mir treu Geld. Das kann ich zum gewissen Teil natürlich auch wieder zurückgeben. Und ja, also dadurch, dass meine Frau auch schwanger ist und mit dem Hausbau übernehme ich dann halt auch mal Sonderschichten. Also ich fahre auch mal am Wochenende oder um dann zusätzlich dass die finanzielle Lücke halt nicht zu offensichtlich ist. Okay, Frederik. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo man richtig auf den Tisch hauen muss. Ja, deswegen habe ich ja bei dir auch angerufen, dass du mir vielleicht irgendwie eine Hilfe gibst. Ja, die Hilfe ist ganz, ganz einfach formuliert, dass du sofort jetzt die Hosen runterlässt und die Wahrheit gnadenlos auf den Tisch legst, auch deiner Frau gegenüber. Ja. Ich glaube, das ist die einzige Methode, die jetzt noch helfen kann. Und das gleich damit verknüpfst, dass du sagst, dass du in eine Therapie gehst. Also ich weiß, dass für einen LKW-Fahrer ist das mal sehr schwierig, so etwas. Aber auch da gibt es Mittel und Möglichkeiten. Erstmal ist radikale Wahrheit angesagt. Und dann musst du deiner Frau glaubhaft machen, dass du jetzt auch bereit bist, dagegen etwas zu unternehmen und das wirklich ernsthaft zu unterlassen. Und ich glaube, je mehr Leute es wissen, vor allen Dingen, wenn deine Frau das weiß, ist der Druck für dich noch viel größer, wirklich jetzt die Notbremse zu ziehen, als wenn du das nur alleine weißt und die beiden Freunde. Ich finde es ja schon verrückt, dass die dir immer noch Geld leihen. Eigentlich dürften die dir keinen Pfennig leihen. Wenn ich dein Freund wäre, ich würde dir nichts leihen. Ja, das ist halt auch, also ich bin natürlich auch zwiegespalten. Einerseits möchte ich meiner Frau natürlich die Wahrheit sagen, aber durch den Hausbau und durch die Schwangerschaft, ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie das verkraftet. Also, aber es hat ja schon vorher angefangen. Vielleicht hätte ich schon viel früher mit der Wahrheit rausrücken müssen. Frederik, natürlich hättest du das müssen. Aber ich finde, es ist nicht zu spät, das jetzt zu machen. Und ich finde immer beeindruckend, wenn jemand einen großen Fehler gemacht hat, wenn er dann zumindest heute dazu steht und dann auch ganz ehrlich ist. Natürlich hättest du vor 5, 6, 7 Jahren schon irgendwas machen müssen. Gut, aber das ist eine Vergangenheit, die verändern wir nicht mehr. Aber jetzt können wir was verändern. Jetzt kannst du dein Leben verändern. Und die Möglichkeit musst du beim Schopfe fassen. Nicht darüber jammern, was vielleicht in der Vergangenheit hätte sein können. Nein, jetzt. Es geht nur um jetzt. Ja. Und mach es. Das ist wirklich das Beste, weil ich weiß auch so langsam wirklich nicht mehr weiter. Klar. Du schnürst dich ja immer mehr zu. Die Luft wird ja immer dünner nach oben. So, jetzt werden wir dich, meine Psychologin wird dich anrufen, die Claudia, und wird dir die entsprechenden Beratungsstellen an die Hand geben, wohin du dich wenden kannst. Von dort wirst du weitergeführt und man wird dir sagen, welche Therapie oder was auch immer du unternehmen sollst. Das ist das eine. Das andere ist, dass du klar Schiff machen musst mit deiner Frau. Ja. Ja, dann vielen Dank, und dann ist das so eine Art Neuanfang für dein Leben. Und ich hoffe und wünsche es dir wirklich von Herzen, dass du es schaffst alles. Ja, vielen Dank. Wünsche ich mir auch. Gut, Frederik, du legst auf und du wirst gleich zurückgerufen, okay? Alles klar, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, 1:34 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen, und hier ist Friedhelm. Friedhelm ist 64. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Friedhelm, schön, dass du da bist. Moin, moin. Ja, um was geht's? Ja, ich habe gestern deine Horrorsendung gesehen. Ja. Und hab ja auch versucht durchzukommen, aber es waren ja viele Hunde und Katzen im Spiel. Hunde und Katzen, wie meinst du? Ja, natürlich, in den Geschichten, meinst du? Ja, genau. Ja. Und ich wollte dir so eine Story erzählen, die mir wirklich passiert ist. Ich sitze immer an meinem Computer und höre deine Sendung und habe da einen Kopfhörer auf und sitze also, und mein Hund liegt mir zu Füßen. Mhm. Und ich hatte gehört, dass eine Frau bei dir angerufen hat, die erzählt hat, sie könnte mit ihrem Viehzeug, ich weiß nicht, ob das eine Katze oder Hund war, geistig in Verbindung treten. Gestern? Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Gestern? Nein, gestern nicht. Irgendwann in einer Sendung von dir. Ach so, in einer Sendung mal. Ah ja, was kann sein? Ja. Ich war gerade irritiert. Gestern war das nämlich nicht so. Ja, okay. Nee, keineswegs. Ja, okay. Aber es ist schon einige Zeit her, da hat eine Dame bei dir angerufen und hat gesagt, also sie könnte geistige Verbindung. Ja, okay. Und ich habe also dort gesessen und nach einiger Zeit habe ich gedacht, das müsste doch mit meinem Hund auch funktionieren. Und habe natürlich am Anfang gedacht, die Dame hat vielleicht ein bisschen, ist sie durchgeknallt, aber... Oder zu viel Eierlikör also getrunken. Oder zu viel Eierlikör getrunken oder sowas. Kann sein. Naja, ich war also äußerst skeptisch. Ja. Und mein Hund lag mir also zu Füßen, ich habe mich nicht bewegt, ich schwöre es. Mhm. Und habe gedacht, so jetzt steh mal auf, Dipsy, und leg die Schnauze auf mein Knie. Mhm. Und was soll ich dir sagen? Lass mich raten, was Gypsy gemacht hat. Ja. Der hat die Schnauze auf dein Knie gelegt. Die ist aufgestanden und hat die Schnauze auf mein Knie gelegt. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Okay, könnte man noch abbuchen unter Zufall. Da muss ja schon noch ein bisschen mehr kommen. Ja, ich habe das dann auch weiter versucht. Ja. Weil ich, wie gesagt, ich war total perplex. Ich habe gedacht, boah. Mhm. Und habe dann also mit einigen Tricks... Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht eine Körpersprache habe oder so, vielleicht nicht das da, aber ich schwöre dir doch, ich habe ganz unbeweglich da gesessen am Computer, ich schwör's. Okay, das war jetzt einmal, okay. Hast du es denn weiter versucht? Ja. Und? Und zwar, wenn ich jetzt Essen mache in der Küche, geiert sie ja immer hinterher und steht an meinen Füßen und versucht da was abzubekommen. Mhm. Und irgendwann lag sie also auf ihrem Platz und ich habe in der Küche Essen zubereitet. Hab ihr den Rücken zugedreht und hab für mich gedacht. Und Border Collie, also die bellt nicht sehr viel. Mhm. Ja, die bellen äußerst selten. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Auf jeden Fall hab ich gedacht, jetzt kommst du her, setz dich auf deinen Po hinter mir und bellst dreimal. Mhm. Ich weiß, das hört sich alles ein bisschen durchgeknallt an, aber es ist also passiert. Es passiert. Gut. Ja? Aber wenn das jetzt auch schon wieder passiert ist, dann wäre ich aber jetzt angestachelt, das noch immer und immer weiter zu auszuprobieren. Wie viel Mal hast du es gemacht schon? Ja, ich habe nämlich einen Trick jetzt, wie ich Damen kennenlerne. Wie du Damen kennenlernst? Ja. Nämlich? Ja, also ich gehe immer zum Angeln bei uns in Grömitz auf die Seebrücke, weißt du? Mhm. Und dann liegt sie mitten auf der Seebrücke und dann kommen die Touris vorbei und schauen sich das Wasser an. Mhm. Und wenn interessante Damen kommen und ich bin beim Angeln und ich sehe aus den Blickwinkeln, dann denke ich, Dipsy, da kommen wieder zwei oder eine. Und dann steht die tatsächlich auf. Du kannst es mir glauben oder nicht. Ja, ich gebe zu, manchmal mache ich auch so mit den Fingern so einen kleinen Schnipser, aber der langt schon. Aber sonst würde sie sonst nicht aufstehen, wenn da jemand käme? Ja, ich habe es auch schon nur gedanklich versucht. Das hat dann auch schon geklappt. Nein, ich meine, also, wenn du gar nichts machen würdest, würde sie nicht dann auch aufstehen? Ja. Mhm. Ja. Naja, okay. Ja, also kann man jetzt nehmen, wie man will. Kann auch Zufall sein, oder die kriegt irgendwie Körpersprache von ihr mit, oder wenn du schon schnippst, dann ist es ja auch klar. Also so übernatürlich finde ich das nicht. Ja. Ja. Man weiß es nicht. Also ich versuche es immer wieder, wie gesagt. Ja. Und manchmal habe ich den Eindruck, das funktioniert. Ja, immer wenn du Spaß dann hast, versuchst du immer wieder und vielleicht trainiert sich die Gedankenübertragung ja nur sogar ein bisschen. Ja. Ja. Du meinst also, das ist so Körpersprache und irgendwie vielleicht Zufall. Ja, ich glaube, man kennt sich so gut, so Hund, der Hund und sein Herrchen und vielleicht eine kleinste Bewegung oder so, dann deutet der das. Ich glaube nicht, dass das eine telepathische. Aber dreimal bellen? Ja. Und dann kommt immer noch der Zufall dazu. Okay. Ja, aber nett, dass du es uns erzählt hast. Ja, gar nicht für. Friedhelm, alles Gute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, ja? Wünsche ich dir auch. Tschüss. Darf ich eine Autogrammkarte von dir? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Und hier ist Paul und Paul ist 24. Guten Morgen, Paul. Guten Morgen, Domian. Hallo. Schön, dich zu hören. Hallo. Hallo, Paul. Und was geht's denn bei dir? Ja, es geht um eine sehr schlimme Sache. Mein bester Freund und Seelenverwandter ist jetzt am Sonntag, den 26. nach einem schweren Motorradunfall und einer Woche im Koma leider verstorben. Dein bester Freund? Ja, also es waren 14 Jahre Freundschaft und mit Höhen und Tiefen, wie das in einer guten Freundschaft so ist. Mhm. Und ja, die letzten 3 Jahre waren aber eine so unfassbar intensive Zeit, die wir eigentlich nur miteinander geteilt haben. Und ja, also es ist wirklich, es kam Schlag auf Schlag. Es war noch so, dass wir am 19. um 16 Uhr circa, war wohl dieser Motorradunfall und um 15.08 Uhr habe ich seine letzte Nachricht von ihm bekommen. Wir haben dann noch geschrieben und ich habe nur gesagt, ich komme noch vorbei. Mhm. Und er sagte halt, nee, ich mache jetzt meine letzte Tour für dieses Jahr. Es ist so unglaublich schönes Wetter. Es war auch der letzte wirklich schöne Tag. Mhm. Also man weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, aber es war wirklich der letzte Tag mit 20 Grad Sonnenschein und Motorradwetter schlechthin. Und ja, da hat es ihn dann leider... Er war nicht schuld. Ach, er war nicht schuld. Nein. Wie ist es denn passiert, das Unglück? Ja, also er kam auf einer Landstraße geradeaus gefahren. Ein Mann stand auf der anderen Fahrspur und wollte halt links in eine Straße, die dort mündet, zu einem Golfclub einbiegen. Also mit dem Auto. Genau, mit dem Auto. Mhm. Und es war halt so, dass, was ich jetzt dem Polizeibericht, ich möchte da auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es war halt wohl so, dass er von der Sonne geblendet wurde angeblich. Und der Mann. Mhm. Und Martin kam halt gefahren, auch nicht zu schnell, wie viele dann auch gesagt haben, vielleicht war er zu schnell unterwegs, aber wir haben jetzt auch mit dem Mann, der hinter ihm gefahren ist, gesprochen und er sagt, ich hatte 70 km/h drauf, er hatte 70 km/h drauf, es war dort 70 km/h. Und da ist es zu einem Zusammenstoß gekommen zwischen. Genau, also der Mann hat halt, dieser Fahrer von dem PKW hat halt gesagt, er ist auf gut Glück gefahren. Also er stand da wohl schon länger, weil das ist eine sehr viel befahrene Straße, die halt auch in viele Freizeitmöglichkeiten halt mündet. Ne? Die Leute sind da viel unterwegs und er ist halt einfach gefahren. Und der Mann hat sogar das gesagt, ich bin auf gut Glück gefahren. Ja. Das ist ja schlimm, das ist ja ganz schlimm. Also war dein Freund sofort tot? Das war ja das. Nein, im Koma, du hast gerade gesagt, Entschuldigung. Genau, es war dann so, dass er gefahren ist, hat ihn wohl am linken Bein ganz schwer getroffen mit der Front. Mhm. Ich habe das linke Bein auch gesehen. Also da war wirklich nichts mehr zu machen. Er ist dann über 50 Meter durch die Luft geschleudert worden. Mhm. Das Motorrad ist fernab irgendwo hin. Er ist halt relativ weit geflogen und war halt, ich hoffe bis jetzt, also es sind ja viele Fragen, die man sich stellt und viele. Man sucht ja nach Antworten und ich kann nur hoffen, dass er von dem Ganzen nichts mitbekommen hat. Also ich denke, dass was die Ärzte gesagt haben, ist das Bein, also der Oberschenkel ist komplett aufgesplittert, der Unterschenkel auch, dass die Schmerzen so groß waren und der Schock so immens, dass er wahrscheinlich direkt bewusstlos war. Ja, das merkt man da nicht. Und es waren halt sehr... Wie auch das Schicksal so wollte, es waren sehr viele Ersthelfer vor Ort, also ein Neurochirurg, so ne, wie das Schicksal halt ist, ein Neurochirurg, eine Zahnarzthelferin, die direkt geholfen haben und ich habe auch die 2 Menschen kennengelernt vom Rettungsdienst, die direkt dort waren, die waren so alt wie ich, also auch Mitte 20, also die kamen dann am nächsten Tag ins Krankenhaus, um sich zu erkundigen, also denen ist das auch sehr nahe gegangen. Du hast mir gerade am Anfang das schon so erzählt, dass es eine sehr besondere Beziehung war. Ja. Kannst du es vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, was das Besondere an dieser Freundschaft war? Also das Besondere war, dass er ein sehr großes Problem hatte in der Vergangenheit. Er litt an Depressionen und war deswegen auch in der klinischen Behandlung. Mhm. Er hat sehr viel getrunken und vor 3 Jahren hat er das Trinken aufgegeben oder 3,5 Jahren. Und wir waren danach wie Pech und Schwefel. Also es gab keinen Moment, den wir nicht zusammen geteilt haben. Und das hat sich dann bei mir, weil ich ihn aus dieser Depression und diesem ständigen im Zimmer sitzen halt rausholen wollte, habe ich ihn halt mit der Angelei so richtig begeistern können. Und er hat sich da sehr reingesteigert. Mhm. Und wir haben dann zusammen den Angelschein gemacht und waren Und somit war die letzte Zeit sogar eine ganz besonders intensive Zeit. Ganz besondere, Domian. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben. Es ist einfach Umso unglaublicher ist ja doch jetzt auch der Verlust für dich. Es ist Wahnsinn. Und also ich kann das nicht, weil diese Beziehung, das war keine Freundschaft, das war wirklich tägliches Miteinander telefonieren, alle zwei Tage sehen und jedes Wochenende miteinander verbringen. Es gab keine Verschwiegenheiten, es wurde alles offen gesagt, es wurde über Ängste geredet. Kann man schon sagen, das kann man in Freundschaften ja auch sagen, dass das schon eine Liebe war. Ja, definitiv. Ganz, ganz große Liebe. Also das ist wirklich auch, ich hatte viele Freundschaften und auch viele gute Freundschaften, aber das ist, das ist nicht zu vergleichen. Also ich kann diesen Menschen, konnte ich mich öffnen auf jede Art und Weise, ist nicht mit Worten zu beschreiben. Hattet ihr beide Freundinnen auch? Ja, also ich hatte eine Partnerschaft lange Zeit, die ist auch mehr oder weniger wegen ihm. Ich wollte sagen, das können Frauen dann manchmal gar nicht so ertragen, wenn zwei Männer so eng zusammen sind in der Freundschaft. Definitiv, ja. Also es war dann wirklich auch so, dass ich sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbracht habe natürlich und meine Partnerin damals halt auch viel in ihrem Job eingebunden war und dual studiert hat und am Wochenende weg war und ich halt diese Zeit mit ihm genutzt habe. Und da ist halt die Beziehung natürlich auch zu kurz gekommen. Wie hast du die Beisetzung und die Beerdigung erlebt? Die hat noch gar nicht stattgefunden. Also es ist jetzt so, dass ich jetzt am Mittwoch, also vorgestern... Ja, stimmt, das ist so nah alles noch. Natürlich. Ja, stimmt, also wie gesagt, er lag jetzt eine Woche im Koma. Ich konnte ihn am Montag, also Sonntag hatte er den Unfall, Montagnachmittag konnte ich zu ihm, habe ihn dann noch ein letztes Mal lebend erlebt. Und dann hat sich sein Zustand aufgrund des Hirndruckes, also ich möchte jetzt nicht darüber reden, was er alles hatte, weil sein ganzer Körper war eigentlich zerbrochen. Aber der Hirndruck war das Problem. War das denn nicht ein schwieriger Anblick für dich, ihn dann zu sehen? Ja, ja. Also, war das Gesicht denn unverletzt? Ja, also ja, das ist auch noch so eine Sache. Er hat einen schweren Magen-Darm-Virus gehabt, 3 Wochen vorher. Und hat aufgrund dessen ungefähr 6 bis 7 Kilo abgenommen. Der Kopf... Also das Gesicht, er hat halt durch dieses Abnehmen hat er auch im Gesicht abgenommen. Das heißt, der Helm hat nicht mehr so gepasst, wie er eigentlich hätte passen sollen. Das heißt, der Helm, also als die Erstsanitäter haben mir das so beschrieben, dass sie an die Unfallstelle kamen und der Helm war ab. Ja, ja. Aber keiner hat ihn abgenommen. So, das heißt, du hast dich bei ihm verabschieden können, als er noch lebte. Hast du ihn dann auch nochmal jetzt gesehen, als er verstorben war? Ja, also... Seine Mutter, mit der ich auch ein sehr, sehr enges Verhältnis habe, hatte mich gefragt, ob ich am Mittwoch, also jetzt vor 2 Tagen, zu ihm gehen möchte. Er wird aufgebahrt und er ist ja auch relativ unverletzt äußerlich. Er hat einige Blessuren und einige blauen Flecken. Dann ist er aufgebahrt worden in einem Bestattungshaus. Genau. Also wie war das für dich, dann in diesen Raum zu gehen, wo dein Freund im Sarg liegt? Also dieses Gefühl... Das kann man nicht beschreiben. Ich wollte halt eigentlich, hätte ich es nicht gemacht. Ich hatte nur die Angst, dass ich mir das irgendwann vorwerfe. Also, dass ich irgendwann denke, du warst nicht da und hast nur im Blick deinen Freund, dein Partner, der mit dir diese Jahre geteilt hat, dass dieser Mensch warst du noch im Krankenhaus. Also, dieses Bild aus dem Krankenhaus wollte ich überdecken. Warst du alleine mit ihm? Ja, Hast du geweint? Ohne Ende. Das ist, also ich bin ein Mensch, der seine Gefühle auch offen zeigt. Und das hat er mir auch immer vermittelt, dass das sehr wichtig ist, dass man seine Gefühle offen zeigt und über alles offen redet. Und ganz bitterlich. Ach Paul, das tut mir so leid. Das tut mir so leid für dich, für euch. Ich ermesse das, was du gerade durchmachst, wenn du einen so wichtigen Menschen verlierst. Und im Grunde stehst du ja jetzt auch noch unter Schock. Das ist ja alles noch völlig irreal. Und dann steht da noch die Beerdigung vor euch bevor, was auch nochmal ein ganz schwerer Schritt sein wird. Ja, unglaublich. Also wir wollen es jetzt halt auch wirklich so machen, dass halt alle Menschen kommen, dass er einfach von oben sieht, dass da hunderte Menschen stehen, die ihn verabschieden wollen. weil er noch vor 3 Wochen, ich hatte eine Sterbewoche, ich bin Pfleger, und dann hat man eine Sterbewoche, wo man über Tod redet und über den Kontakt mit Tod. Und da hatten wir darüber geredet, dass was bei unseren Beerdigungen einfach so lapidares Zeug, was man einfach redet. Und da sagte er, auf meiner Beerdigung werden ja sowieso nicht so viele Menschen da sein. Und das soll anders werden jetzt. Und das soll anders werden. Wir werden diesen Tag, wir werden diesen Tag zelebrieren, als gäbe es keinen anderen mehr. Also das, wir wollen einfach ganz, ganz groß miteinander verabschieden. Und was mir jetzt noch im Kopf rumschwelt eigentlich, muss sehr stark sein, auch für meine Mutter, die das war ihr zweiter Sohn, und auch meine ganzen Freunde. Ich muss irgendwie so, ich stehe so im Mittelpunkt als seine feste Bezugsperson. Ja. Bei mir ist dieser unsagbare Hass. Auf diesen Autofahrer. Ja, ich möchte das nicht. Ich weiß, dass er es auch nicht möchte, aber ich kann diese Gefühle nicht verbergen. Das ist im Moment ja auch noch völlig natürlich. Nur muss man da jetzt, muss man Tricks oder Mittel finden, dass du davon Abstand nimmst, weil dich zermürbt ja schon zu Genüge, dass du deinen Freund verloren hast. Ja. Und das andere ist ja zusätzlich sehr belastend. Ich schlage vor, dass meine Psychologin dich jetzt nochmal anruft. Gerade das wäre schön. Auch wegen der Hassgefühle. Und ich wünsche dir von Herzen jetzt sehr viel Kraft für die nächste Zeit und mach alles. Vielen lieben Dank, Domian. Mach alles so, wie es dein Freund gerne gehabt hätte. Und denk immer, dass er, das ist das Wichtigste, dass er neben dir steht und dass er dass du so machst, dass er es schön und gut findet alles. Genau, das ist das Wichtigste, Domian. Lieber Paul, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Ich danke dir. Mach weiter so, ja? Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Und hier ist Georgios. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Domian. Guten Morgen, Herr Georgios. 20 Jahre bist du. Richtig. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich hatte das Thema One-Night-Stands. Ach, guck. Genau zu sagen. Ja, richtig. Es gibt ja natürlich nicht viele, die darüber öffentlich so reden. Mhm. Und du hast jetzt was gemacht diesbezüglich? Ich bin quasi vor 2 Jahren, quasi habe ich das Thema mit The One Night Stand angefangen. Ich hatte den Versuch gestartet, quasi mal mit einer Frau näher zu kommen, und das geriet dann so, dass ich dann mit ihr sofort in den Club zu der Rette gegangen bin, mit ihr Sex hatte, und dann war sie weg, oder wir haben uns nicht mehr drauf angesprochen. Ich habe verstanden, du hast eine Frau angesprochen und dann hattet ihr dann auch gleich Sex miteinander. So ungefähr, sie war leicht angetrunken, im Club kennt man das ja. Ja. Und deswegen ging das relativ schnell von Sinnen. Okay. Ist das nicht sowas ganz Ungewöhnliches? Das passiert ja 1000 Mal jeden Tag. Wie oft ist dir das? Du bist aber solo. Richtig. Du bist solo. Und wie oft hast du das jetzt seitdem gemacht? Die letzten 2 Jahre 23 Mal. Ah ja. Einmal im Monat sozusagen. 23 Mal. Und immer einmal nur, und dann waren die Frauen auch weg. Also einmal im Monat bin ich halt wirklich mit meinen Finanzen so klar gekommen, dass ich in den Club gehen konnte und das einfach von Sinn funktioniert hat. Ohne Probleme. Da konntest du auch hingehen zu einer Frau und mein Getränk spendieren. Nee, ich meinte so, wenn du denn einmal mit einer Frau Sex hattest, dann rufst du die auch nicht nochmal an für so eine Geschichte. Es gab nicht, wo ich keine Nummern, es gab keine Namen, keine Adressen. Mhm. Das standardmäßig, sage ich fast schon. Ja. War das so? Ich meine, ich wäre das Interessante an dem Ganzen ist, ich mache das jetzt nicht sinnlos oder einfach just for fun. Ja. Das war so, ich habe angefangen, mal sich für eine Frau zu interessieren, so hat es immer angefangen, gell? Ich muss dich mal bitten, ein bisschen deutlicher zu sprechen. Du nuschelst so ein bisschen, ich verstehe dich so schlecht. Also du machst das nicht nur just for fun, hast du gesagt, sondern weswegen machst du es noch? Ich wollte anfangs immer eine Frau kennenlernen. Mhm. Und ich mache das in diese Basis sozusagen. Ich versuche sie jetzt kennenzulernen. Mhm. Und wenn ich merke, ich muss um diese Frau kämpfen, dann ist sie wenigstens was wert. Kann ich also auch mich mit den Gedanken in eine Beziehung vorstellen, auch lang mit ihr. Und auch mal Daten herzugeben, wie Adresse, Telefonnummer oder auch mal andere Sachen, wie mal wieder treffen, einen Kaffee trinken, sowas. Ja? Aber wenn ich merke, okay, sie ist so schnell darauf eingewillt, mit mir Sex zu haben, Also, sind die Frauen, ich muss dich jetzt mehrfach fragen, weil ich dich wirklich sehr schlecht verstehe. Sind die Frauen, vielleicht liegt es auch in der Leitung ein bisschen, da sind die Frauen auch damit einverstanden und sind dann auch gleich wieder weg danach? Sozusagen, richtig. Mhm. Man sieht sie nicht mehr, man ruft sie auch nicht mehr an oder sieht man sie ja. nicht mehr. Hast du denn Sehnsucht nach einer vielleicht auch etwas längeren Beziehung? Richtig, ich hatte bis jetzt wirklich nicht eine Beziehung, von der ich wirklich mit der prahlen kann. Und sozusagen, und ich versuche auch, wenn ich jetzt in den Gedanken irgendwie Masturbation zuzuführen, also ich finde das persönlich ebenfalls ekelhaft, deswegen mache ich das auch mit den One-Night-Stands. Du findest das ekelhaft? Richtig. Aha. Warum machst du es dann, wenn du es ekelhaft findest? Eben nicht. Ich praktiziere keine Masturbation. Das habe ich abgeschlossen. Das gibt's nicht. Das gab's nicht. Moment, jetzt wird's interessant. Du praktizierst keine Masturbation. Das heißt, du onanierst nicht. Richtig. Ich hole mir keine Masturbation. Und deshalb suchst du dann in deiner Not quasi diese One-Night-Stands. Richtig. Warum masturbierst du nicht? Warum onanierst du nicht? Ich finde es in meinen Gedanken auch persönlich ekelhaft, meine Hand an meinen Penis zu setzen, das Warum? Ist ekelhaft, der Gedanke. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Also war das immer schon so? Ja, das war richtig. Das war schon immer so, richtig. Hat man dich irgendwie früher erzogen, dass Onanie was Schlechtes, was Sündhaftes ist? Nein, tatsächlich nicht. Meine Eltern führen ein sexuell offenes Leben, haben eigentlich auch persönlich damit kein Problem. Mhm. Auch viele meiner Freunde machen das. Und ich habe mich da nie wirklich hinzugezogen gefühlt, da so etwas zu praktizieren. Hast du denn auch ein Ekelgefühl, wenn du unter der Dusche stehst und dein Geschlechtsteil wäscht? Da ist es irgendwie aus. Also ich kann es ohne Probleme waschen, aber nur der Gedanke allein, dass ich mich dabei befriedige, damit, das macht mir dann schon diesen Faktor, wo mir dann alles abschwillt, der sexuelle Lust weg ist. Kannst du diesen Ekel ein bisschen näher beschreiben? Wie soll ich erklären? Ich meine, für mich ist das quasi wie Homophobie. Also ich statt mich dabei so vorzustellen, dass ich mich selbst dabei befriedige, denke ich habe einfach einen Penis in der Hand und bekomme die Angst, Homosexualität zu prägen. Das ist halt diese Sorge. Also das ist ja verrückt. Genau. Ich verstehe. Das heißt, du hast das Gefühl dann in dem Moment, wenn du dir einen runterholst, dass du eine schwule Aktion machst. Richtig. Weil du packst ja dann einen Penis an. Genau. Das ist ja verrückt, das habe ich auch noch nie gehört. Was hast du gegen schwule Aktionen? Ich hab persönlich nichts gegen homosexuelle Menschen. Wir sind normale Menschen wie wir auch. Wir sind keine schlimmen Menschen. Ich habe auch kein Problem, wenn sie da sind und so weiter. Ich würde das klar machen, ich bin nicht schwul. Dann lassen die mich vielleicht auch in Ruhe, dann habe ich auch meine Ruhe damit. Ja, das ist ja okay. Aber das ist schon verrückt. Ich würde mir Gedanken darüber machen, wie das kommt bei dir. Dass du in dem, wo du deinen eigenen Körper anfasst, das ist ja ein Teil deines Körpers, dass du das als homosexuelle Handlung siehst und das dann gleich ekelhaft findest. Da würde ich weiter in mir bohren und forschen, wie das zusammenhängt. Denn das ist ja unnatürlich, ist ja schräg irgendwo. Ja, das stimmt. Das haben auch meine Freunde gesagt. Das Interessante ist, dass die dann sagen, hey, bist du schwul oder was? Das ist dann irgendwie amüsant zuzuhören. Aber wie gesagt, wir sind auch nicht der Einzige, der jetzt daherkommt und sagt, was, du, noch nie, was? Oh Gott, und wie bist du das? Ja, das ist halt so. Ich hab das so noch nie von dem knochentrocknesten Hetero habe ich das noch nie gehört, dass da so eine Assoziation stattfindet oder so eine Verknüpfung. Jetzt sage ich mal was ganz verrückt Küchenpsychologisches. Du entschuldigst, ich sag mal einfach so. Kann das sein, dass du tief in dir eine schwule Ader hast und die aber sehr, sehr rigide ablehnst? Das wäre mir neu, sonst würde ich ja keine One-Night-Stands praktizieren. Ja, gut, es gibt genügend bisexuelle Männer, die beides machen. Ich will das nicht aufreden, das war jetzt gerade nur mal so eine spontane Idee. Weil es irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Was da nicht stimmt, kann ich dir nicht sagen. Das wäre vermessen von mir. Nein, schön. Ja. Mein Lieber, die Sendung ist gleich vorbei, es tut mir leid. Kann meine Psychologin dich vielleicht noch mal kurz anrufen, wenn dich interessiert, was die sagt? Klar. Gerne, dann machen wir das. Dann legst du bitte aufnehmen, melden uns gleich nochmal. Ich wollte noch kurz was hinzufügen. Und zwar habe ich Sie ja letztens bei TV Total gesehen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, dass wir Ihr Buch vorstellen. Ja. Da fand ich das ziemlich interessant, dass Sie auf diese Themen ansprechen. Okay. Ich muss leider schon mal, die Sendung ist vorbei, mein Lieber. Tut mir leid. Tschüss. In der Technik, Dennis Eickmeier. Bis morgen. Bye, bye.